In unserem heutigen Wortspiel bilanziert Dietrich Gronau das Lebenswerk von Heinrich Mann, der zu Recht von sich gesagt hat, ich schrieb im Voraus, was aus Deutschland wirklich wurde. An das deutsche Volk. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Vermögen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und im Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern. Aber die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit. Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Ost und West, von jenseits der See, haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütigen. 4 Jahre nach dieser Ansprache Wilhelms II. An das deutsche Volk endete das 1871 im Spiegelsaal von Versailles verkündete Kaiserreich, das durch eine erstarkende Industrie, eine emporstrebende Bourgeoisie und Autorität gestützt wurde. Die Antwort Heinrich Manns auf dieses Kaiserreich, dem der Vielredner Wilhelm II. Die spektakulärsten Konturen gab, bestand aus einer Fülle von Artikeln und Essays und aus 3 Romanen. In diesen Romanen beschrieb er die deutsche Gesellschaft, wie er sie als 1871 in Lübeck geborener Bürger, als Journalist und als Künstler in München und Berlin erlebt und beobachtet hatte. Der bekannteste und erfolgreichste Teil der ab 1925 unter dem Gesamttitel Das Kaiserreich veröffentlichten Trilogie blieb Der Untertan, der nach der Verfilmung durch Wolfgang Staudte 1951 erneut in mehreren Auflagen erschien. Dem Untertan, einer zwischen Aufklärungsstück und Burlesque pendelnden Satire über Autoritätsgläubigkeit und Machtverehrung, folgte 3 Jahre später, 1917, mit Die Armen, eine romantisierende Schilderung des Arbeitermilieus. Im Mittelpunkt steht ein idealistischer Träumer, der glaubt, den Besitzanspruch des Proletariats auf juristischem Wege und mit Bildung durchsetzen zu können. Der 1925 herausgebrachte 3. Teil der Kaiserreich-Trilogie, Der Kopf, war den Führungskräften der Bürokratie, Diplomatie und Industrie gewidmet. Noch stärker als in Die Armen vermischen sich hier die widersprüchlichsten Ausdrucksmittel. Der Text ist zugleich Schlüsselroman, Zeitsatire, persönliche Abrechnung und kritischer Exkurs über die neuen politischen Verhältnisse in der Weimarer Republik. Der künstlerische Wurf, der Heinrich Mann mit Der Untertan gelungen war, wiederholte sich nicht. Irritiert registrierten die Leser in den beiden Fortsetzungsromanen ein erhebliches Nachlassen an integrierender Formkraft, die sich zum Auftakt der Trilogie in einem Meisterwerk der Satire ausgeprägt hatte. In einem freundschaftlichen Brief schrieb Arthur Schnitzler: Die Realitäten, die Sie bringen, in all ihrer manchmal erschütternden Macht, erscheinen mir bisweilen ins Karikaturistische verzerrt, öfters auch ins Symbolische erhöht, ohne dass mir überall das innere Gesetz einleuchtet, nachdem Verzerrungen und Erhöhungen sich vollzogen haben. Nicht dagegen, dass eine Tendenz in Ihrem Werk mit solcher Stärke sich ausspricht, fällt mir ein, etwas einzuwenden. Ein Roman unserer Zeit hat nicht nur das Recht, er hat beinahe die Pflicht zur Tendenz. Aber gewisse Überdeutlichkeiten, wie ich sie nicht so sehr in der Handlung als in der eigenwilligen, hastenden, stilistischen Durchführung zu finden glaube, die Sie diesmal wählten, haben mich befremdet. Die Ursache des stilistischen Qualitätsabfalls innerhalb der Kaiserreich-Trilogie lag jedoch nur bedingt in Heinrich Mann selber. Sein Verleger, Kurt Wolf, der im Untertan das große Geschäft witterte, hatte den Autor aufgefordert, die Satire auszubauen, also noch mehr Anschauungsmaterial zu liefern, um den sich anbahnenden Verkaufserfolg zu verlängern. Wolf war begeistert und hingerissen nach der ersten Leseprobe und er urteilte treffend und wohlbegründet: Hier ist der Anfang einer Fixierung deutscher Zustände, die uns zumindest seit Fontane völlig fehlt. Hier ist plötzlich ein Werk, groß und einzig, das für die deutsche Geschichte und Literatur sein könnte, was Balzacs Werk für das erste, Solas für das 2. französische Kaiserreich war. Was Wolf bei seinem Lob und dem Vorhaben, ein ganzes Zeitpanorama in Auftrag zu geben, nicht berücksichtigt hatte, war die Natur des Künstlers, die sich nicht mit der Mechanik einer Produktionsmaschine vergleichen lässt. Balzac schuf seine über 100 Romane umfassende menschliche Komödie und Zola die 20 Bände seiner Familienchronik, die Rougon-Macquart, aus eigenem Antrieb und nach eigenem Plan. Heinrich Mann interessierte sich zwar wie wenige seiner deutschen Schriftstellerkollegen für gesellschaftliche Zusammenhänge und Hintergründe, aber er brauchte für seine literarischen Texte wie Balzac und Zola eine ihn persönlich inspirierende sinnliche Hauptfigur, die das abstrakte Material der Zeitgeschichte zusammenhält. Im Untertan war diese Hauptfigur Diederich Hässling, dessen Charakter die Grundeigenschaften des Untertan Pseudomoral, Pseudo-Ehre, Pseudo-Courage und Pseudo-Treue in sich vereinigt. Im Roman Die Armut tritt Hässling abermals als zentrale Gestalt auf, aber die Sache, um die es geht, der Kampf der Arbeiter, wird durch eine Nebenperson vertreten. Und im Roman Der Kopf gibt es eine weit gefächerte Personage, die nur noch theoretisch mit den früher geschilderten Schichten der Kleinbürger und Arbeiter in Verbindung steht. Ein kurzer Blick auf die Entstehungsgeschichte der Trilogie zeigt deutlich, wie sehr ein intuitiver und aus Leidenschaften herausarbeitender Künstler wie Heinrich Mann durch äußere Zwänge in schöpferische Atemnot gerät. Erste Notizen zum Untertan machte er sich bereits 1906. Die Niederschrift des langsam gereiften Textes erfolgte von 1912 bis 1914. Für den aus der straffen Satire entwickelten zweiten Roman brauchte er 3 Jahre des mühsamen Konstruierens und Ausfüllens. Der Auftrag Wolfs sollte und musste ausgeführt werden. Bis zur Beendigung des dritten Romans vergingen fast 8 Jahre, nicht wegen vertieften Engagements, sondern aus innerem Widerstand der übernommenen Pflicht gegenüber. Widerstand gegen Pflichten und Verpflichtungen hatte bei Heinrich Mann am wenigsten mit Disziplinlosigkeit zu tun, obwohl er, anders als sein Bruder Thomas, die sinnliche Seite seiner Natur bewusster auslebte und auch in die Darstellung seiner literarischen Figuren einfließen ließ. Das Widersprüchliche in Manns Persönlichkeit und Werk empfanden einige der Zeitzeugen und Zeitzeuginnen als faszinierendes Erbe seiner Mutter Julia Mann, der Tochter einer portugiesisch-kreolischen Brasilianerin. Andere wiederum, an erster Stelle Katja Mann, die Frau von Thomas, sahen in der Unausgeglichenheit seines Charakters eher die Beweise für unbedachte Lebensführung, Willensschwäche und bürgerliche Abtrünnigkeit. Hermann Kesten, der so vielen Literaten, die ab 1933 ins Exil gehen mussten, ein Denkmal gesetzt hat, schrieb über Heinrich Mann: Er war ein Opernheld und ein Großbürger, ein Revolteur und ein Erbe, ein Ästhet und ein Kneipenbesucher, ein Akademiepräsident und virtueller Gauner, der schockierend scharfe antibürgerliche Satiriker mit schon fast steifen großbürgerlichen Manieren, mit ätzendem Spott und wahrhaft gütigem Zartsinn, ein figurenwimmelnder Romancier und das einsame Urbild von einem Dutzend seiner Figuren. Martha Feuchtwanger, die zusammen mit ihrem Mann Leon im kalifornischen Exil freundschaftlichen Kontakt zu den zahlreichen Mitgliedern der in der Nachbarschaft wohnenden Familie Thomas Mann pflegte, erinnerte sich an Heinrich, der mit seiner zweiten Frau Nellie Kröger in ärmlichen Verhältnissen in Los Angeles wohnte. Er versuchte in jeder Situation Contenance zu bewahren. Als er mich verabschiedete, blieb er vor der Tür stehen, im strömenden Regen, den Hut in der Hand, bis ich außer Sicht war. Andere sahen in seiner förmlichen Steifheit nicht nur Tugenden, sondern auch Schwächen, Starrheiten und Selbstverblendungen. Für mich aber war er der letzte Ritter. Katja, die sich erst 1973 anlässlich ihres 90. Geburtstags in Kilchberg am Zürichsee zu einem Interview überreden ließ, nahm ihrem Schwager Heinrich noch immer das zeitweilige Zerwürfnis mit Thomas übel, für das sie ihm allein die Schuld gab. Ich habe Heinrich erst nach unserer Hochzeit kennengelernt. Wir hatten eine sehr komische Beziehung. Wir haben uns Zeit unseres Lebens gesiezt. Heinrich war wohl der merkwürdigste Mensch, den man sich denken konnte. Er war sehr formell, eine Mischung von äußerster Zurückhaltung und dabei doch auch wieder Zügellosigkeit. Er sprach mit näselndem Ton, scharf und jede Silbe mit leicht affektierter Präzision betonend. Aber ich stand eigentlich sehr freundlich und gut mit ihm. Das heißt, wir zankten uns immer in der Zeit bis vor dem Ersten Weltkrieg. Die Brüder wuchsen sich damals doch recht auseinander, vor allem politisch. Denn Heinrich war ganz französisch-lateinisch orientiert, wohingegen mein Mann seinen kulturellen Wurzeln nach deutsch war, absolut deutsch. Dieser unselige Solar-Essay von Heinrich, durch den es dann zum Bruch kam, war wirklich kränkend. Vielleicht erinnern Sie sich an den Anfang. Sache derer, die früh vertrocknen sollen, ist es, schon zu Anfang ihrer 20er Jahre bewusst und weltgerecht hinzutreten. Niemand hat so deutlich gemerkt wie mein Mann selber, dass er damit gemeint war. Beilegung des brüderlichen Zwistes und Versöhnung fanden dann gelegentlich einer sehr schweren Erkrankung von Heinrich statt, im Januar 1921. Die unterschiedlichen politischen Standpunkte, die Heinrich und Thomas Mann vor dem Ersten Weltkrieg voneinander trennten, relativierten beide im Vollzug ihrer schriftstellerischen Arbeiten. Thomas Mann überwand durch seine Betrachtungen eines Unpolitischen den allgegenwärtigen preußischen Patriotismus der wilhelminischen Ära, der die Ansicht schürte, Deutschland sei von der Missgunst anderer Staaten eingekreist und müsse sich vor dem Untergang durch einen Präventivkrieg retten. Wilhelms II. Einleitend zitierte Ansprache hebt diese Wahnvorstellung deutlich hervor. Thomas Manns persönliche Lösung war Flucht in eine elitäre Geisteswelt. Heinrich Mann wandelte sich in einem sehr viel längeren Zeitraum vom politischen Schwärmer, für den Thomas den abschätzigen Begriff Zivilisationsliterat erfand, zum realistischen Sozialkritiker, der im Großkapital die Ursache menschlich-moralischer Verelendung sah. Am Ende dieser Wandlung stand der Roman Der Kopf, der künstlerisch misslungen war, ihm persönlich aber während der vorbereitenden Studien entscheidende Einsichten in die politisch-ökonomischen Zusammenhänge von Geschichtsabläufen brachte. Als einer der ersten unter den Schriftstellern bürgerlicher Herkunft begriff er bereits zu Beginn der Weimarer Republik, dass die von der Industrie beherrschte Gesellschaft das Heraufkommen des Faschismus förderte. Ein anderer Bürgerschreck war Bert Brecht. Und die Begleitmusik machte Kurt Weil. In seinem ersten großen Essayband Macht und Menschen, der Ende 1919 erschien, interpretierte Heinrich Mann den Untertan, dessen Konzept bereits 1912 festlag, als prophetische Warnung. Warnung vor einer gesellschaftlichen Katastrophe, wie sie dann 1914 im Kriegsrausch begann und im Parteienchaos der Weimarer Republik vorläufig endete. Aus seiner neuen Einsicht in die Ursachen der Katastrophe analysierte er nach dem Ersten Weltkrieg jetzt ohne die romantisierenden Schleier sozialer Zustandsschilderungen das Grundübel, den Obrigkeitsstaat. In dem Essay »Kaiserreich und Republik« schrieb er: Vom Absolutismus die ganze Verlogenheit, vom Parlamentarismus einzig nur die Bestechlichkeit. Dies war das Rezept. Sein Leitbild war die Betriebsamkeit des Kaisers. Alles verstehen wollen, aber nichts wirklich können und lieben. Überall gewesen und schon wieder zurück sein. An nichts hängen. Haltlos und unsachlich bis zum Grauen sein. Ein Schein sein. Eine Bühnenlarve. Und dort, wo das Herz sitzt, nichts haben als die Anbetung des Erfolges, sei er bei durchgedrungenen Künstlern oder amerikanischen Milliardären, die unbedingte Anbetung des Erfolges, der sich in Geld ausdrückt. So und nicht anders musste der Mann aussehen, der in solchem Reich die Norm war und allen ihr erhöhtes Bild bot. In rhetorischem Zorn und mit der Bitterkeit des enttäuschten Moralisten erinnert er an seine frühen Mahnungen in den Romanen »Im Schlaraffenland« 1900 und »Professor Unrat« 1905. Die Machtideologie der Gründerzeit hatte er in Karikaturen und grausamen Bildern dargestellt, allerdings nicht ernstlich daran glaubend, dass er eine nennenswerte Wirkung erzielen würde. Eindringlich wiederholte er in seinem Essay, was er einst unter künstlerischer Gewandung leiser vorgetragen hatte. Ein Zeitalter scheidet sich nicht, es ist eins. Klassenkämpfe geschehen an der Oberfläche, in der Tiefe sind alle einig. Das großbürgerliche Zeitalter Deutschlands hatte für die sittlichen Verpflichtungen im Leben eines Volkes nur Achselzucken. Gewissensfreiheit? Die Öffentlichkeit des Staates? Die Teilung der Gewalten? Zugeständnisse an eine Scham, die schon tot war. Aber höchste Aufgabe und Pflicht? Reicher werden, härter werden, Weltmacht sein. Heinrich Mann ging auch nach der ersten Katastrophe und nach der zweiten, dem Faschismus und der Führerdiktatur, seinen eingeschlagenen Weg, der, wie er am Ende seines Lebens bekannte, schwerer gewesen sei, als er sich zurückrufen könne. Das Gewissen des Humanisten nötigte ihn jedoch zu schreiben und zu sprechen, um dem fatalen Weg des Sehers und Mahners bis zum Ende zu folgen. Als fast 80-Jähriger auf sein Leben zurückblickend, gestand er sich ein, dass seine optimistische Parole »Die Bücher von heute sind die Taten von morgen« auf taube Ohren und auf Unverständnis bei Hurra-Patrioten und Heil-Hitler-Nationalisten gestoßen sei. Mit einer Spur Sarkasmus sagte er, »Ich schrieb im Voraus, was aus Deutschland dann wirklich wurde. Man rechnet es mir zu, als hätte ich es angerichtet.« Ein großer Schritt zurück. Zurück bis in die Zeit der ersten Romane, unter denen uns heute der Titel Professor Unrat gleich ins Auge springt. Professor Unrat ist längst durch die Verfilmung Josef von Sternbergs im Jahr 1929 und den anschließenden Welterfolg hinter dem Blauen Engel und hinter Marlene Dietrich verblasst. Heinrich Mann, der eine Schwäche für Frauen aus dem Nachtmilieu hatte, charakterisierte den Film scherzhaft: »Mein Kopf und die Beine von Marlene Dietrich.« Josef von Sternberg, der sich für keine der zahlreichen und namhaften Bewerberinnen für die Hauptrolle der Künstlerin Fröhlich, genannt Lola, entscheiden konnte, engagierte schließlich eine fast unbekannte Schauspielerin. Über das erste Zusammentreffen schrieb er in seinen Erinnerungen: »Als Frau Dietrich spät am Nachmittag in meinem Büro saß, unternahm sie nicht den schüchtersten Versuch, mein Interesse zu erregen. Sie saß in einer Sofaecke vor meinem Schreibtisch, hielt ihre Augen niedergeschlagen und bot ein Musterbeispiel an Apathie. Sie trug einen heliotropfarbenen Wintermantel mit dazu passendem Hut, Handschuhen und Pelz und kam mir vor wie jemand, der um einen dringend notwendigen Urlaub nachsucht. Offenbar besaß sie eine große Vitalität, die sie aber zu verbergen trachtete, weil sie nicht wusste, was sie damit anfangen sollte.« Während der Voraufführung im März 1930, an der auch Thomas Manns Tochter Erika teilnahm, überraschte dann Marlene Dietrichs starke Präsenz, die selbst den berühmten Emil Jannings, den Darsteller des Professor Unrat, vergessen ließ. Vor allem in der bekannten Szene, in der sie rittlings auf einem Stuhl sitzt und singt. Ich bin von Kopf wie Heinrich Manns Roman hatte allerdings nicht viel mit dem Erfolg des Films zu tun, denn Sternberg verwandte daraus nur die Grundkonstellation. Dirne ruiniert verliebten Spießbürger. Die entscheidende und durchaus verfälschende Veränderung bestand darin, dass aus Manns bereits 1905 gezeichneten Prototyp des wilhelminischen Tyrannen, dem diktatorisch über seine Schüler herrschenden Gymnasiallehrer, 1930 ein sentimentaler Frauenverehrer wurde, der einem Vamp erliegt. Den verhassten Menschendompteur verwandelte das Filmmelodram zum bemitleidenswerten Clown. Die Anklage gegen diese falsche Autorität, die nur durch Macht und nicht durch Kompetenz besteht, empörte 1905 die konservativen Kritiker dermaßen als Zerrbild und Blasphemie, dass der Verkauf des Buches negativ beeinflusst wurde. Auch nach der Übernahme der Gesamtrechte am Werk Heinrich Manns durch Paul Kassierer 1910 blieb der Titel ohne Nachfrage. Erst ab 1916, als der Roman Der Untertan bereits im Umlauf war, stieg der Verkauf der von Kurt Wolff herausgebrachten Neuauflage sprunghaft an. Durch die Satire waren die Kritiker hellsichtig geworden und entdeckten plötzlich im Professor Unrat eine frühe Vorstufe zur Charakterisierung des wilhelminischen Untertans und der wilhelminischen Machtideologie. Noch einen Schritt zurück, zurück zu den Anfängen, den ersten künstlerischen Versuchen Heinrich Manns. Nach der Umsiedlung der Familie Mann von Lübeck nach München, das Familienoberhaupt, der Senator Thomas Johann Heinrich Mann, war 1891 gestorben und hatte seiner Frau und den 5 Kindern Heinrich, Thomas, Julia, Carla und Viktor nur noch Reste des ehemaligen Vermögens hinterlassen, und nach Krankheiten und nervösem Herumreisen durch Frankreich und Italien schrieb Heinrich Mann 1894 seinen ersten Roman, In einer Familie. In späten Jahren distanzierte er sich von dieser Jugendsünde, die ihm zu läppisch erschien und ihm nicht einmal die erhofften Tantiemen eingebracht hatte, um von der monatlichen Unterstützung seiner Mutter und der journalistischen Fronarbeit freizukommen. Die Wiederaufnahme dieser Liebestragödie und Familienchronik anlässlich seines 50. Todestages durch den Verlag Samuel Fischer ist jedoch eine verdienstvolle Tat. Für alle Kenner und Liebhaber Heinrich Manns öffnet sich die Werkstatt des Schriftstellers, in der manche reizvollen Bruchstücke der reiferen Prosa zu entdecken sind. Die Depressionen, unter denen der junge Literat auf der Suche nach einem eigenen Stil und nach Themen litt, schlugen in das andere Extrem, in sinnliche Lebenslust um, als 1900 der zweite Roman Im Schlaraffenland erschien. Presse und Publikum ignorierten oder missverstanden zwar auch diese Prosastudie über das Literaten- und Journalistenmilieu in Berlin, aber Heinrich Mann hatte seinen persönlichen Stil und seine thematischen Leitlinien gefunden. Diese Leitlinien, die sein gesamtes Werk durchziehen und im Schlaraffenland bereits durch ein meisterhaft dargestelltes Personengefüge ausgeprägt sind, betreffen die von allen politischen Verhältnissen unabhängigen Mächte des Geldes und des Eros. Dieser Berlin-Roman, der die Karriere eines jungen Mannes verfolgt, der erst über literarischen und schließlich über journalistischen Opportunismus in die Welt der Mächtigen gelangt und als zu moralischer Komplize wieder ausgespien wird, entstand bereits 1897 in Rom. In Rom, Florenz und Palestrina verbrachte er mehrere Jahre, zeitweise mit seinem Bruder Thomas, der seinerseits einen Familienroman Buddenbrooks vorbereitete. In einem Brief berichtete Heinrich Mann über seinen entscheidenden Sprung in die Künstlerschaft, als er im Schlaraffenland fast in einem Zuge niederschrieb. 1897 in Rom, Via Argentina 34, überfiel mich das Talent. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich glaubte, einen Bleistiftentwurf zu machen, schrieb aber den beinahe fertigen Roman. Mein Talent ist in Rom geboren, nach dreijähriger Wirkung der Stadt. Die Macht des Eros verführte Heinrich Mann zu den poetischeren Texten. Zu diesen gehören nicht nur die um leidenschaftliche Frauen aufgebauten Romane, sondern auch die Beschwörung einer historischen Epoche in dem Doppelband über den französischen König Henri IV und einige der Theaterstücke. Da die Macht des Eros auch sein Privatleben stark beeinflusste und ihn, wie Hermann Kesten andeutete, in Bars und Kneipen trieb, wo er nach dem Geschmack der Zeit die Halbweltdame vergötterte und sich ihr physisch unterwarf, erregte er bei den konservativen Kritikern und im eigenen Familienkreis nicht wenig Entrüstung, Ablehnung und Abscheu. Er selber war sich seiner Vergehen gegen den guten Ton und guten Geschmack vollkommen bewusst. Aber er brauchte diesen Humusboden, um das gesellschaftliche Korsett aus Heuchelei und Machtgier sprengen zu können. An eine Freundin schrieb er: Professor Unrat, dieses lächerliche Scheusal, hat doch einige Ähnlichkeit, erschrick nicht, mit mir. Er ist ein Tyrann, der lieber untergeht, als eine Beschränkung duldet. Man geht grelle Wege, legt das Viehische neben das Verträumte, Enthusiasmen neben Satiren, koppelt Zärtlichkeit an Menschenfeindlichkeit. Die Beziehung zu seiner Schwester Julia, der das gesellschaftliche Ansehen der Familie über alles ging und die sich durch seinen Lebenswandel und die anrüchigen Frauenromane persönlich verletzt fühlte, brach er kompromisslos ab. Als er 1914 die Prager Schauspielerin Maria Karnowa heiratete, weigerte sich Thomas Mann, zur Hochzeitsfeier zu kommen. Ein liebevolles Verhältnis hatte Heinrich nur zu seiner Schwester Carla, die sich durch gleiche Intensität der Lebenssehnsucht mit ihm besonders innig verbunden fühlte. Sie versuchte, sich als Schauspielerin auszudrücken und zu verströmen, aber sie hatte keinen Erfolg und nahm im Juli 1910 eine tödliche Dosis Gift. Nach den Liebesabenteuern der Herzogin von Assy, die 1903 unter dem Titel »Die Göttinnen« erschienen, und dem im selben Jahr beendeten Roman »Die Jagd nach Liebe«, hier wird eine Beziehung geschildert, die an der Unvereinbarkeit von physischer und psychischer Liebe scheitert, schreibt Heinrich Mann die Novelle »Die Schauspielerin«. Für diese Novelle benutzt er die zahlreichen Briefe, die ihm Carla von ihren Tourneen durch die Provinz schickte und in denen sie von ihren wechselnden Liebschaften berichtete. So schrieb sie über einen ihrer Seelenfreunde. Er heißt Alfred Flechtheim, ist jung, reich, gebildet und stammt aus der Familie Heinrich Heines, dem er in den Augen und dem Ausdruck auch ein wenig ähnlich sieht. Nun, wir haben uns gefunden. So oft der Zeit hat, sitzen wir jetzt abends beieinander und reden. Über Oscar Wilde und Jakob Wassermann, über dich und Tommy, über Judentum und christliche Moral. Besonders er ist über jede Liebe erhaben. Nur meine Hände liebt er und betet sie als Madonnenhände an. Da der junge Heine-Nachfahre nicht über ihre Madonnenhände hinauskam, sah sie sich nach einem weniger schwärmerisch veranlagten Liebhaber um. Sie wusste bereits, dass Heinrich ihre Briefe zu einer Novelle verarbeitete, und so versorgte sie ihn mit den neuesten Nachrichten. Leo Landau, Komödiant aus Galizien und des Rabbiners Sohn, beim Theater Lennart genannt, hat das rein Seelische seiner Liebe aufgegeben. Und ich? Ach, lieber Heinrich, er ist mein Typus und dem werde ich mein Leben lang treu sein, wenn er auch noch unter vielerlei Namen in mein Leben treten wird. Er ist einfach der Jude, der Verfeinerte natürlich, mit schönen Händen, sehr breitem Mund, schweren Augenlidern, glatt rasiert und ganz angefüllt mit Literatur. Wenn dieser kommt und mich liebt, und er liebt mich immer, so bin ich wehrlos. Wenn die Heldin deiner Novelle, wie du andeutest, ich bin, kannst du diesen Erguss ja gebrauchen. Warum solltest du sie nicht veröffentlichen? Wer weiß denn genug von mir, um mich wiederzuerkennen? In dem 1909 in Meran abgeschlossenen Roman »Die kleine Stadt«, ein poetisches Meisterwerk, dessen Sprache mit der Heinrich von Kleists verglichen wurde, spielte das Theater bereits eine zentrale Rolle. Heinrich Mann huldigte mit diesem 500 Seiten starken Werk dem Städtchen Palestrina, in dem er und Thomas einen heißen Sommer verbracht hatten, und seinem französischen Idol, dem Romancier Balzac. Mit breiten, vielfarbigen Strichen, die Malerei hatte ihn noch vor der Literatur interessiert, entwarf er seine eigene menschliche Komödie, für die die Bewohner Palestrinas ihm die Vorbilder lieferten. Diese kleine Gesellschaft, die den menschlichen Kosmos vertritt, wird durch das Gastspiel einer Schauspielertruppe für kurze Zeit aus Alltag und Routine erweckt. Es sei das Beste, was er gemacht habe, gestand Heinrich Mann 1947, und Thomas erinnerte ihn anlässlich einer Geburtstagsfeier an die gemeinsamen Tage in Palestrina und Rom, wo Heinrichs Lieblingsbeschäftigung das Studium der Gesellschaftspyramide gewesen sei. Als wir jung waren, zu jener vorläufigen Zeit in Rom, saßest du während vieler Wochen täglich am Tisch und strichelst mit deiner Zeichenfeder an einer endlosen Bilderfolge, die wir das Lebenswerk nannten und deren eigentlicher Titel die soziale Ordnung lautete. Wirklich stellten diese Blätter, die wir zum langen Fries und dicker Rolle zusammenklebten, die menschliche Gesellschaft in all ihren Typen und Gruppen dar, vom Kaiser und Papst bis zum Lumpenproletariat und Bettler. Es war nichts ausgelassen in diesem Triumpho sozialer Stufung. Der poetischeren Phase folgte die politischere, mit den Romanen der Kaiserreich-Trilogie, Essays zu Zeitfragen und vertieften Studien zur Geschichte und Literatur Frankreichs. Ab 1910 schrieb er auch Theaterstücke mit leichter Hand, nach neuen Ideen oder nach seinen eigenen Novellen. Da er in die Romane lange Dialogpassagen einschob und das Theater oft Thema seiner Prosa war, fiel ihm das Sprechstück ohne viel Mühe zu, wie er selber bekannte. Der Erfolg in den großen Theatern in München und Berlin bestätigte das Bühnentalent in ihm. Und es wurde seine erste stetige Einnahmequelle. Paul Cassirer zahlte ihm für die Stückeproduktion ein monatliches Fixum. Und Cassirers zweite Frau, die Schauspielerin Tilla Durieux, sorgte mit ihren expressiven Bühnenauftritten für ein begeistertes und zahlendes Publikum. Titel wie »Die große Liebe«, »Die Unschuldige«, »Die Schauspielerin« oder »Madame Le Gros« zogen die Zuschauer besonders während der 20er Jahre magnetisch an. Ein Publikum süchtig nach großen Gefühlen, politischen Provokationen und erotischen Extravaganzen. Die moderne Frau stand im Mittelpunkt. Sie war Göttin und Hure, Dämonin und Gefährtin zugleich. Sie musste sich lasziv bewegen, vernichtende Blicke schleudern und frech kokett über die Liebe singen können. Frühling kommt, des Merlins Lied, Duft das Blütenkelchen. Bin in einen Mann verliebt und weiß nicht in welchen. Mir gleich, denn mich macht die Liebe reich. Kinder, heute Abend, da suche ich mir mal einen Mann, einen richtigen Mann. Kinder, die Jungs sind verschossen, also. In den 20er Jahren verbrachte Heinrich Mann die vielleicht glücklichste Phase seines Lebens. Er war ein angesehener Schriftsteller, ein beliebter Bühnenautor und er verdiente über Cassirer und seine im Paul Zollnay Verlag veröffentlichten Essays genügend Geld, um sich in München und ab 1928 in Berlin einen bequemen Hausstand leisten zu können. Die einzige Trübung entstand durch die Abkühlung seiner Ehe mit Maria Canova. Ein Jahr nach ihrer Trennung, die gemeinsame Tochter Leonie blieb bei der Mutter, lernte er 1929 in Berlin Nelly Kröger, eine Bardame aus dem Kakadu am Kurfürstendamm, kennen. Er heiratete sie erst 1939, war aber bereits 1930 von Maria geschieden worden. 1933 suchte Maria Canova mit Leonie Zuflucht bei ihren Eltern in Prag, wo sie sich um Übersetzungen von Heinrich Manns Werken ins Tschechische kümmerte. Auf Veranlassung des Präsidenten Thomas Masaryk war es gelungen, die von der Gestapo beschlagnahmten wertvollen Bücher und Manuskripte Manns zu retten. Er sorgte auch dafür, dass Thomas und Heinrich Mann die tschechische Staatsbürgerschaft verliehen bekamen, eine außerordentliche Hilfe für die Emigranten, um in Frankreich, der Schweiz und Amerika aufgenommen zu werden. Nach Einmarsch der Deutschen wurde Maria Canova als Jüdin in das Konzentrationslager Theresienstadt gebracht, kurz bevor sie auf Heinrichs Drängen in die Sowjetunion fliehen sollte. Als Thomas Manns Sohn Klaus, der inzwischen in der amerikanischen Armee diente, sie dort 1945 abholte, war sie so elend, dass sie 2 Jahre später starb. Klaus Mann schrieb: »Ein Schatten ihrer selbst ist Tante Mimi. Vom Fleisch gefallen, halb gelähmt, gebückt, verhutzelt, eingeschnurrt. Mit dünnem weißen Haar, zittrigen Krallenfingern, die fahle Miene grimassenhaft verzerrt, mit schiefem Mund und starrem Leidensblick.« Leonie, die 1916 geborene Tochter von Maria Canova und Heinrich Mann, hatte das Grauen physisch unbeschadet überlebt und heiratete den tschechischen Schriftsteller Ashkenazy. Als sie mit ihrer Mutter den Leidensweg antrat, befand sich ihr berühmter Vater auf seiner 2. Fluchtetappe von Frankreich in die Vereinigten Staaten von Amerika. Bei der berüchtigten Bücherverbrennung auf dem Opernplatz in Berlin war er nur noch der Judenknecht. Gegen Dekadenz und moralischen Verfall, für Zucht und Sitte in Familie und Staat, ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Während Heinrich Mann Mitte der 20er Jahre durch Südfrankreich reiste, wäre ihm die Vorstellung, schon bald in dieses Land fliehen zu müssen, wie einst Heinrich Heine, Karl Marx und die Sozialistenführer zur Zeit Bismarcks, absurd erschienen. Er folgte den Spuren des guten Königs Henri Quatre, in dessen von 1589 bis 1610 währender Herrschaft er einen Triumph humanistisch-sozialer Kräfte über Machtansprüche selbsternannter Heilsbringer sah. 1927 hielt er in Paris eine Rede zur Jahrhundertfeier Victor Hugos. 1931 veröffentlichte er unter dem Titel »Geist und Tat« leidenschaftliche Essays über die großen Vorbilder europäischer Literatur und europäischen Geistes wie Victor Hugo, Stendhal, Zola, Flaubert und Anatole France. 1932 begann er mit der Arbeit an dem ersten Teil seines gewaltigen historischen Romans über Heinrich IV. In denselben Jahren veröffentlichte er als deutsches Kontrastprogramm 4 Romane. Sie handeln überwiegend von Frauenschicksalen vor zeitgeschichtlichem Hintergrund. In Mutter Maria, 1926, überwindet die Baronin Hartmann ihren Egoismus und opfert sich in mütterlicher Liebe ihrem unehelichen Sohn. Die Weimarer Republik zieht vorbei, eine wohltuende Staffage für die bizarr-sentimentale Geschichte. Der Roman Eugenie oder die Bürgerzeit, 1927, springt zurück in die Gründerzeit, zurück nach Lübeck und zurück zu dem Anfängerroman In einer Familie. Durch Spekulationen verliert der Konsul West sein Vermögen, nicht aber die Liebe seiner Frau, die trotz hereinbrechender Armut in inniger Verbundenheit zu ihm hält. Der 1930 geschriebene Roman »Die große Sache« vermischt in verwirrenden Handlungslinien die Geschichte einer Berliner Familie mit den turbulenten Verhältnissen der 20er Jahre. Ein stilistisches Ungetüm mit schwer durchschaubaren Beziehungen und Motiven. Die höchste Ehrung, die Heinrich Mann vor seiner Emigration noch zuteil wurde, er hatte Thomas immer etwas den ihm 1929 verliehenen Nobelpreis geneidet, war die Berufung 1931 zum Präsidenten der Sektion Dichtkunst der Preußischen Akademie. Anlässlich seines 60. Geburtstages im selben Jahr hielt der Präsident der Akademie, Max Liebermann, der 1926 ein Porträt von ihm gemalt hatte, eine Ansprache. In seinen Worten klingt sein eigenes Malerideal an, Menschlichkeit sichtbar und spürbar zu machen. Ich hatte Ihre frühen Novellen und Romane, den Professor Unrat und Ihren Untertan gelesen, als Ihre 3 großen Romane der Herzogin von Assy mich entzückten. In die damals herrschende naturalistische Dichtung brachten Sie einen neuen romantischen Klang, eine neue Schönheit, da es Ihre Schönheit war. Sie sind nicht nur modern, sondern was 1000-mal mehr wert ist, Sie werden modern bleiben. Nur das Menschliche in der Kunst ist das Bleibende. Während Heinrich Mann 1932 die Geschichte Heinrichs IV. Studierte, schrieb er neue Essays über die Weimarer Republik sowie den Roman »Ein ernstes Leben«, den er seiner Gefährtin Nelly Kröger widmete. Anfang des Jahres 1933 unterzeichnete er gemeinsam mit Käthe Kollwitz und Albert Einstein einen Aufruf des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes zur Einigung von SPD und KPD gegen die drohende faschistische Diktatur. Wenige Tage nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler wurde die Akademie der Künste unter Druck gesetzt, Heinrich Mann zu relegieren. Der damalige Akademiepräsident Max von Schilling, Max Liebermann war bereits 1932 zurückgetreten, gab diesem Druck ohne Widerstand nach und verfügte den Ausschluss Heinrich Manns wegen parteipolitischer Betätigung. An eine Flucht aus Deutschland dachte Heinrich Mann jedoch nicht. In sein Merkbuch notierte er für den 7. März, dass er eine Rede zu Jakob Wassermanns 60. Geburtstag ausarbeiten müsse. Am 19. Februar besuchte er ein Konzert in privatem Rahmen. Während des anschließenden Buffets nahm ihn der französische Botschafter André-François Poncet, dessen Residenz am Pariser Platz lag, kurz zur Seite und sagte: »Wenn Sie über den Pariser Platz kommen, mein Haus steht Ihnen offen.« Heinrich Mann hatte die Warnung verstanden. 2 Tage darauf, am 21. Februar 1933, ließ er Nelly einige unauffällige Gepäckstücke aus der Wohnung in der Fasanenstraße 61 zum Anhalter Bahnhof bringen. Er selber trug nur Mantel, Hut und Schirm, als er ihr etwas später folgte. Die Gestapo verfehlte ihn um wenige Stunden. Während Heinrich Mann in Frankreich mit seinem tschechoslowakischen Pass einen gewissen Schutz genoss, gehörte Nelly, der ebenso wie den aus dem Reich geflüchteten Juden die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen worden war, zu den Staatenlosen. Heinrich entschloss sich daher, sie zu heiraten, obwohl er 27 Jahre älter war und durch seine Ehe mit Maria wusste, dass viele seiner Kollegen und sämtliche Mitglieder seiner Familie, Carla war lange tot, auch seine zweite Frau ablehnen würden. Erst 3 Monate nach der standesamtlichen Trauung, am 9. September 1939 in Nizza, traf ein Pflichttelegramm von Thomas Mann aus Kalifornien ein. Folge dem Wunsch, in Katjas Namen nicht weniger als in meinem, zu eurer Vermählung zu gratulieren. Herzlich erfreut. In der fremden Umgebung und dem ihr unbehaglichen intellektuellen Milieu an der südfranzösischen Küste, wo sich vor allem in Sanary-sur-Mer zwischen Nizza und Marseille die meisten deutschen Künstlerimmigranten bis 1940 aufhielten, fühlte sich Nelly verlassen und einsam. Depressionen und Angstvorstellungen bekämpfte sie mit Alkohol, wodurch sie in noch größere Isolation geriet. Auf der Flucht vor der deutschen Besatzung half sie jedoch, wie schon einmal in Berlin 1933, tatkräftig mit, dass ihr körperlich schwerfälliger Mann zu Fuß über die Pyrenäen kam. Auch die Auflösung der Wohnung in Nizza hatte sie fast alleine durchgeführt, und in Lissabon gelang es, ihr 2 Schiffskarten für die Überfahrt nach New York zu erkämpfen. Heinrich vergaß ihr diesen Liebesdienst nie. Für Thomas Mann aber blieb sie die schreckliche Trulle. Andere seiner Tagebuchnotizen aus den Jahren 1941 und 1942 in Kalifornien lauten: Zum Abendessen Heinrich und seine entsetzliche Frau. Mit Erika, dann auf der Promenade mit K. über das Problem Heinrich, dessen Existenz mit dem Weibe sich mehr und mehr als unmöglich erweist. Trennung von der Frau notwendig. Heinrich und Frau zum Abendessen, das Weib betrunken, laut und frech. Störte bei Heinrichs Vorlesung, machte mich krank. Ist das letzte Mal hier gewesen, zog mich ohne Abschied zurück. Heinrich Mann entwickelte in der Zeit von 1933 bis 1939 eine beeindruckende Produktivität. Er verfasste annähernd 400 Aufsätze, Reden und Aufrufe und beteiligte sich an zahlreichen Kongressen und Veranstaltungen. Fast unvorstellbar, dass er neben diesen unterschiedlichen Aktivitäten und Reisen, die häufig notwendigen Bahnfahrten zwischen Nizza und Paris dauerten damals 30 Stunden, die beiden umfangreichen Bände seines historischen Romans niederschreiben konnte. 1935 erschien im Querido Verlag in Amsterdam, der überwiegend Literatur deutscher Emigranten veröffentlichte, der erste Teil, Die Jugend des Königs Henri IV. Und 1938 der zweite Teil, Die Vollendung des Königs Henri IV. Die gegen das Nazi-Regime gerichtete Vernunft-Utopie, die Heinrich Mann einem dichten Gefüge aus historischen und erdachten Charakteren, Schauplätzen und Ereignissen einflocht, ist in ihrer künstlerischen Ausformung eine für die deutsche Literatur einzigartige Leistung. Auszugsweise Vorabdrucke im Pariser Tageblatt und die 1937 herausgebrachte amerikanische Ausgabe des ersten Teils bezeugen spontanes Interesse und frühe Bewunderung. Die scheinbar widersprüchliche Verbindung von Literatur und Politik, von Vergangenheit und Gegenwart, erläuterte Heinrich Mann in seinem Essay Gestaltung und Lehre. Wir werden eine historische Gestalt immer auch auf unser Zeitalter beziehen. Sonst wäre sie allenfalls ein schönes Bildnis, das uns fesseln kann, aber fremd bleibt. Nein, die historische Gestalt wird unter unseren Händen, ob wir es wollen oder nicht, zum angewendeten Beispiel unserer Erlebnisse werden. Sie wird nicht nur bedeuten, sondern sein, was die weilende Epoche hervorbringt oder leider versäumt. Als er das Kapitel über die Bartholomäusnacht schrieb, diese Walpurgisnacht der langen Messer, in der die katholische Partei die Protestanten liquidierte, erklärte er einem französischen Freund: Es war wirklich wie zu Hause in Deutschland. Genau das, was sich vor meinen Augen abgespielt hat. Diese langen Vorbereitungen eines Ereignisses, das nachträglich nicht mehr verständlich ist, weil man vergessen hat, was man doch mit eigenen Augen sah. Die verzweifelte Situation und Menschen, die Mord und Verrat üben. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen und der Unterzeichnung des Waffenstillstands am 20. Juni 1940 begann für die Immigranten die zweite Etappe ihrer Flucht vor physischer und geistiger Vernichtung. Heinrich Mann machte sein Testament und fuhr am 12. September 1940 zusammen mit Nelly, seinem Neffen Golo Mann und dem Ehepaar Werfel bis Cerbère an der spanischen Grenze. Golo Mann erinnerte sich in einem Rundfunkinterview an diesen gemeinsamen Aufbruch, den endgültigen Abschied von Europa und die amerikanischen Jahre, die für seinen Onkel bittere Jahre waren. Heinrich Mann ist in den USA völlig still gewesen. Er hat eine traurige Existenz geführt. Ich bin ja mit ihm nach den USA gereist, im gleichen letzten Schiff, was von Portugal nach New York gehen konnte. Er war tief betrübt, Europa zu verlassen, das er so sehr liebte, vor allem Frankreich. Und ich möchte sagen, von vornherein entschlossen, in den USA unglücklich zu sein. Und da war es dann auch. Er hat wohl auch Romane geschrieben, die aber vorläufig überhaupt nicht gedruckt werden konnten, die dann erst als Europa wieder offen war, allmählich herauskamen, zunächst in der DDR, dann auch in der Bundesrepublik. Er hat auch Politik getrieben, nicht wahr? Es gab Kongresse in Paris. Da hat er den jungen Willy Brandt getroffen, nicht wahr? Und zu ihm gesagt, wir werden wohl die sieben Türme nie wiedersehen, die sieben Türme von Lübeck. Unter der Führung eines jungen Amerikaners vom Komitee für Flüchtlingshilfe gelang den Fliehenden die mühsame Überquerung der Pyrenäen. Lissabon erreichten sie am 4. Oktober gerade noch rechtzeitig, um das griechische Schiff Nea Hellas zu bekommen. Das Geld für die Überfahrt und die Einreisepapiere hatte Thomas für seinen Bruder und Nelly fürsorglich hinterlegt. Am Pier von Hoboken auf der Westseite des Hudson River begrüßte er sie am 13. Oktober an der Spitze eines kleinen Empfangskomitees, zu dem auch Klaus Mann und Hermann Kesten gehörten. Während all der Jahre, die Heinrich Mann noch bis zu seinem Tod am 12. März 1950 blieben, erfuhr die amerikanische Öffentlichkeit allenfalls etwas über ihn als den Bruder des berühmten Thomas Mann, der zweimal mit seiner Frau von Präsident Roosevelt ins Weiße Haus eingeladen wurde und mehrere Vortragsreisen durch die Staaten unternahm. Nach einjähriger Honorartätigkeit als Drehbuchautor in Hollywood, die ihm wie Alfred Döblin und Karl Zuckmeier von mitleidigen Produzenten als Gnadenbrot zugeworfen worden war, lebte Heinrich Mann fast nur noch von den sehr knapp bemessenen Zuschüssen seines in einer Luxusvilla an der Pazifikküste residierenden Bruders. Ab 1942 arbeitete Nelly als Uniformschneiderin und Krankenhelferin, damit die Arztrechnungen für Heinrich, der sich einer Kieferoperation unterziehen musste und an zunehmender Herzschwäche litt, bezahlt werden konnten. An Alfred Kantorowitsch, der mit seiner Frau in New York wohnte und später das Heinrich-Mann-Archiv an der Ostberliner Akademie der Künste leitete, schrieb sie: Wir denken oft an Sie beide und an andere Freunde auch und haben sehr bedauert, nicht nach New York zurückzukommen. Nun haben wir alle Hoffnung aufgegeben und haben uns damit abgefunden, hier zu verstummen. Von hier aus unternehmen kann Heinrich Mann nichts. Nicht einmal um einen Verleger oder Agenten können wir uns bemühen. Wir sind wie in einem Grab. Nellys Depressionen kehrten zurück und mit ihnen die Illusion, sie durch Alkohol bekämpfen zu können. 1944 versuchte sie mehrmals, sich das Leben zu nehmen. Aus Angst vor einer Gerichtsverhandlung wegen eines selbstverschuldeten Autounfalls nahm sie erneut eine Überdosis Schlaftabletten. Thomas und seine Frau Katja erreichten schließlich Heinrichs Zustimmung, Nelly in einer Nervenklinik behandeln zu lassen. In einem letzten hilferufenden Brief schrieb sie an Heinrich: Du musst mich auf jeden Fall hier abholen. Der Arzt ist einverstanden und weiß, dass ich ruhig und gesund bin und dass niemand einen gesunden und normalen Menschen zwingen kann, in einer Nervenheilanstalt zu bleiben. Bitte, versuche nicht, mich mit Gewalt hier zu halten. Du weißt, ich würde weglaufen. Kurze Zeit darauf verließ Nelly heimlich die Klinik und als man sie zurückbringen wollte, fand man sie sterbend vor. Die Tabletten hatten bereits ihre Wirkung getan und jede Hilfe kam zu spät. Ein Zeuge der Beisetzung auf dem Friedhof von Santa Monica berichtete: Nachdem der Bestatter einen Vers aus seinem Gebetbuch verlesen hatte, fragte er, ob noch jemand ein paar Worte sprechen wolle. Plötzlich wandte sich Heinrich Mann mit einem herzzerreißenden Schluchzen ab. bedeckte sein von Schmerz verzerrtes Gesicht mit einem Taschentuch und stolperte davon. Trotz ausbleibender Anerkennung und privater Nöte schrieb Heinrich Mann während seines amerikanischen Exils etwa 70 Essays, Aufrufe und Gedenkreden, die Erinnerungsromane »Empfang bei der Welt« und »Der Atem«, das Fragment »Die traurige Geschichte« von Friedrich dem Großen und die Memoiren »Ein Zeitalter wird besichtigt«, die 1946 in Stockholm erschienen. In diesem Memoirenwerk gedachte er noch einmal aus der Einsamkeit der Vergangenheit, Zeitgeschichte und Zukunft seines Landes und des alten Kontinents. Bekenntnisse und historische Exkurse, Analysen der Gegenwart und Ausblicke auf die Zukunft wechseln von Kapitel zu Kapitel einander ab. Nur der Geist Europas gab ihm im Alter nochmals Kraft, das ganze Zeitalter, das Seinige, zu besichtigen. Der Ostberliner Aufbauverlag brachte die Memoiren 1947 in zwei Auflagen zu je 20.000 Exemplaren heraus. Im selben Jahr wurde ihm der Ehrendoktor der Humboldt-Universität verliehen. 1949 erhielt er den Nationalpreis erster Klasse für Kunst und Literatur der DDR und nahm, da aus Westdeutschland kein Zeichen kam, die Berufung zum ersten Präsidenten der neu zu gründenden Deutschen Akademie der Künste zu Berlin an. Seine Rückkehr war damit beschlossen. Kurz vor der Überfahrt mit dem polnischen Schiff Batory von New York nach Gdynia starb Heinrich Mann am 12. März 1950 an einer Gehirnblutung. Ihm zu Ehren gründete man bald nach seinem Tod in der DDR eine Heinrich-Mann-Gesellschaft, deren Vorsitz der damalige Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, Walter Ulbricht, übernahm. Heinrich Mann, zu seinem 100. Geburtstag zu ehren, das heißt sein Werk und sein öffentliches Wirken für eine echte Demokratie in seinem Geiste fortzuführen, seine Ideen in unserer sozialistischen Gesellschaft und auf eine unserer Gesellschaft gemäßen Weise Tag für Tag neu zu verwirklichen. Ihn ehren heißt auch sein Wort, dass die Bücher von heute die Taten von morgen sind, als eine ständige Aufforderung zum vorwärtsweisenden, zum revolutionären Handeln zu verstehen. Wir wollen vor allem sein humanistisches Vermächtnis, seinen beispielhaften Übergang vom bürgerlichen zum sozialistischen Humanismus für unsere gesellschaftliche Praxis produktiv werden. In seinem Memoirenwerk »Ein Zeitalter wird besichtigt« schrieb Heinrich Mann als unverbesserlicher Humanist und überzeugter Europäer: »Finsternis sinkt und verbietet den Ausweg, wenn der Mensch selbst in Frage gestellt wird. Wesen ohne geistig-sittliche Verantwortung sind keine Menschen mehr. Wer sie so haben will, der hat sie in seinem Bewusstsein schon entmenscht. Demgemäß züchtet oder vernichtet er sie wie Getier, sobald er kann. Dies ist der deutsche Vorgang, gegen den die Welt aufsteht. Europa ist nicht wirklich erobert. Seine wirkliche Eroberung wäre der Anfang vom Ende der Menschheit. Daher ihr Aufstand, der den Sieg verbirgt. Dies wären meine unpersönlichen Feststellungen? Es sind die allerpersönlichsten. Mein eigenes Dasein hängt ganz und gar davon ab, dass sittliche Bemühungen möglich sind. Ich schrieb im Voraus, was aus Deutschland wirklich wurde. Das Vermächtnis von Heinrich Mann, der vor 50 Jahren am 12. März 1950 gestorben ist. In unserem heutigen Wortspiel brachten wir ein Feature von Dietrich Gronau. Es sprachen Lutz Riedel, Helmut Gauss und Friederike Aust. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Redaktion Klaus Vogelgesang.